Donnerstag, 19. Juli 2003. Mission to Mars. DCT-116. Cy Robertson. Type, astronaut. Subject, Androrak. Julian date, 2,452,840.63644. Blutuntersuchung, respiratorischer Quotient, Puls, Blutdruck, Milchsäure, Körpersalzanalyse, Sehtest, Hörtest, Reflextest. Nicht diesen blöden Reflextest. Er steht auf dem Programm. Er taugt nichts. Ich bin nicht sicher, ob du das beurteilen kannst. Es ist ein Computerspiel. Was soll man da lernen? Ich bin auch ein Computerspiel, wie du zu sagen pflegst. Eben. Ich bin ein Datenagent. Das ist etwas anderes. Nadel bitte einführen. Mach die Blutuntersuchung gefälligst trocken. Test 14, echte Blutabnahme. Wir machen zuerst den Hörtest. Dabei kannst du mir Blut abnehmen, dann merke ich es nicht so. Einverstanden. Ich höre nichts. Gut. Lass den Quatsch. Hell, was soll das? Körperliche Erschöpfung oder körperliche Erregung? Keine Ahnung. Dann hör zu. Au! Entschuldigung. Menschen sind zimperlich. Verdammt. Blutwerte normal. Weißt du, wie mir diese Tests auf die Nerven gehen? Ich habe eine Vorstellung davon. Du schimpfst jedes Mal darüber. Wir überprüfen, ob mein Zustand stabil bleibt. Ich will aber nicht, dass mein Zustand stabil bleibt. Ich will, dass es sich verbessert. Du warst völlig gesund, als diese Trainingseinheit vor 5 Wochen begann. Jetzt bist du immer noch gesund. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ist es nicht. Medizin sollte sich darum kümmern, dass Menschen gesünder werden. Stärker, leistungsfähiger, dass ich weiter sehen, besser hören, schneller laufen, länger arbeiten kann. Du bist sehr gut in all diesen Dingen. Menschen könnten darin besser sein. Man müsste ihre Fähigkeiten verstärken. Das ist Unsinn. Es ist kein Unsinn. Bau einen Chip in meine Netzhaut ein, damit ich Infrarot sehen kann. Bau einen Chip in mein Ohr ein, damit ich Ultraschall hören kann. Bau einen Chip in mein Hirn ein, damit ich mir alles merken kann. Was willst du mit all diesen Informationen? Sie würden dich nur verwirren? Würden sie nicht. Schon das verwirrt dich. Es ist eine Information in deinem ganz normalen Aufnahmefähigkeitsbereich. Aber du weißt nicht genau, wie du sie einordnen sollst. Sie kann mehrere Dinge bedeuten. Und zumindest eine davon macht dich sehr unruhig. Wie sollte sie? Ich überprüfe deinen Blutdruck, deinen Pupillendurchmesser, die chemische Zusammensetzung deines Blutes, deine Pulsfrequenz, deine Stimmlage. Alles zeigt erhöhte Werte. Weil ich mich über dich aufrege. Du bist nämlich ein Idiot. Ja, schon gut. Was ist es? Eine Frau in sexueller Erregung. Du bist ein Arschloch. Eine Frau nach einem 5000-Meter-Lauf. Sie sieht nicht gut aus. Deine Werte sinken. Ja. Du wirst nie besser, als du bist. Du bist auf dem Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit. Ich habe gehört, dass Schlüsselreize wie der, den ich gerade eingespielt habe, ein Leben lang bei Menschen wirken. Selbst dann noch, wenn du körperlich nicht mehr in der Lage sein wirst, auf den Reiz zu reagieren. Und? Was willst du damit sagen? Das, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts nutzen, Infrarot zu sehen oder Ultraschall zu hören. Du kannst die wenigen Male in deinem Leben, die du es benötigen wirst, eine Maschine benutzen, die diese Dinge für dich übernimmt. Alle Werte in Ordnung. In Ordnung oder gut? Soweit ich das beurteilen kann, gut. Hör schon auf, du allein kannst das beurteilen. Hat dich niemand programmiert, mich mal zu loben? Ich habe Ermessensspielraum. Ich muss nicht loben, wenn alles gut läuft. Das muss ich nicht. Dann nicht. Ich möchte einen Orangensaft. Was? Leck in der Außenhaut. Ab Atmosphärischer Druck fällt mit 2 Millibar pro Minute. Schott abdichten. Automatische Abdichtung nicht möglich. Elektrische Fehlfunktion. Mögliche Ursache: Kabelbruch. Was ist der Grund für das Leck? Impact. Einschlag eines Kleinmeteoriten. 2 Öffnungen in der Außenhaut. Eintritt und Austritt. Schott muss von Hand geschlossen werden. Wieso wurde der Meteorit von der Abfangvorrichtung nicht aufgehalten? Abfangvorrichtung wurde durchschlagen. Eintritts- und Austrittsöffnung gefunden. Partielle Aufheizung der Außenhülle an beiden Stellen. Kabelbruch an Austrittsstelle lokalisiert. Luftdruck fällt jetzt mit 4 Millibar pro Minute. Das Schott klemmt. Automatische Verriegelung. Kurzschluss durch Kabelbruch. Luftdruck fällt weiter mit 4 Millibar pro Minute. Kritischer Wert für biologisches Leben in minus 4 Minuten 33 Sekunden erreicht. Was schlägst du vor? Abdichten der Lecks wahrscheinlich früh genug abgeschlossen. Also los. Markier die Stellen. Ich hol die Dichtungsmasse. Dichtungsmasse PRF 23. Abdichten von Lecks in der Außenhaut. Depot Modul R3. Rack 14. Lage 2. Depotmodul 4C. Hab sie! Lecks markiert? Lecks markiert. Scheiße, die Masse ist hart. Verfallsdatum, Dichtungsmasse PRF 23, vor 6 Monaten und 9 Tagen. Wieso kontrollierst du sowas nicht? Meine Arbeit begann erst vor 4 Monaten, 23 Tagen, 9 Stunden, 14 Minuten. Du musst es trotzdem kontrollieren. Ich werde in Zukunft diese Aufgabe übernehmen. Kritischer Wert für biologische Lebensform in minus 2 Minuten 16 Sekunden. Ich muss in den Anzug und die Lecks von außen reparieren. Ist das Reparaturmaterial für die Außenhauterneuerung in einwandfreiem Zustand? Positiv. Also los. Die Tür geht nicht auf. Verdammt! Automatische Verriegelung, Kammer A1A, infolge Kurzschluss defekt. Ich brauche einen Raumanzug. Automatische Verriegelung, Kammer A1B, infolge Kurzschluss defekt. Automatische Verriegelung, Kammer A1C, infolge Kurzschluss defekt. Kritischer Wert für biologische Lebensform in minus 1 Minute 45 Sekunden erreicht. Verdammte Scheißding! Geh auf! Kritischer Wert für biologische Lebensform in minus 1 Minute 10 Sekunden erreicht. Endlich! Rein in das Ding! Rein in das Ding! Hell, überprüf den Anzug. 4 Lecks. Was? Wieso? Glassplitter im rechten Arm, rechter Schulter, Torsohöhe Bauchnabel, linker Oberschenkel. Anzug unbrauchbar für extravehicular activity. Kritischer Wert für biologische Lebensform in minus 37 Sekunden erreicht. Kritischer Wert für biologische Lebensform in minus 25 Sekunden erreicht. 24, 23, 22, 21, 20, 19. Das Schott geht nicht auf! Schott 28-3. Rettungskapsel infolge Kurzschluss defekt. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Help! Help! Help! Donnerstag, 19. Juli 2003. Mission to Mars. PCT 116. Cy Robertson. Type, astronaut. Subject, chill out. Julian date, 2,452,840.63819. Was? Die Übung ist zu Ende. Was für eine Scheißübung. Du hättest diesen Ernstfall nicht überlebt. Es wird so einen Ernstfall niemals geben. Es war ja alles im Eimer. Wer hat sich das bloß wieder ausgedacht? Ich habe es dir ja gesagt. Du wirst nie besser, als du bist. Menschen sollten auf der Erde bleiben und zusehen, dass sie ihre Probleme hier lösen. Halt die Klappe, Helm! Wenn ihr dann unbedingt in den Weltraum wollt, entwickelt Maschinen, die in einer reinen Technosphäre existieren können. Oder lasst das auch noch. Ihr erschafft dann wieder etwas, das euch über den Kopf wächst. Halt deine Schnauze! Hört zu, Raumfahrer. Fehlstarts 1958. Pioneer 0. 17. August 1958. Cape Canaveral. Erste amerikanische Mondmission. Explosion der ersten Stufe der Tor-Abel-Trägerrakete in 16 Kilometer Höhe. Halt endlich die Klappe! Solche Tiere, schwarze Täuschen. Luna 1958a. 23. September 1958. Baikonur Kosmodrom Mondmission. Explosion der Trägerrakete 92 Sekunden nach dem Start. Herr, lass mich in Ruhe! Pioneer 1. 11. Oktober 1958. Cape Canaveral. Mondmission. Raketenfehler. Ich halte's nicht aus! Ich halte's nicht aus! Solche Tiere, schwarze Täuschen. Luna 1958b. 12. Oktober 1958. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Explosion der Trägerrakete 100 Sekunden nach dem Start. Pioneer 2. 8. November 1958. Cape Canaveral. Mondmission. Raketenfehler. Solche Tiere, schwarze Täuschen. Luna 1958c. 4. Dezember 1958. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Explosion der Trägerrakete 245 Sekunden nach dem Start. Pioneer 3. 6. Dezember 1958. Cape Canaveral. Mondmission. Raketenfehler. Solche Tiere, schwarze Täuschen. Luna 1959a. 18. Juni 1959. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Fehler im Navigationssystem. Die Rakete erreichte den Erdorbit nicht. Pioneer P3. 26. November 1959. Cape Canaveral. Mondmission. Raketenfehler. Solche Tiere, schwarze Täuschen. Luna 1960a. 15. April 1960. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Fehler der zweiten Raketenstufe. Die Rakete erreicht den Erdorbit nicht. Solche Tiere, schwarze Täuschen. Luna 1960b. 16. April 1960. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Fehlzündung der Rakete und ihre Zerstörung. Pioneer P30. 25. September 1960. Cape Canaveral. Mondmission. Raketenfehler. Solche Tiere, schwarze Täuschen. Mars 1960a. 10. Oktober 1960. Baikonur Kosmodrom. Mars-Mission. Fehler in der dritten Raketenstufe. Die Rakete tritt in 120 Kilometer Höhe wieder in die Erdatmosphäre ein. Mars 1960b, 14. Oktober 1960. Baikonur Kosmodrom. Mars-Mission. Fehler in der dritten Raketenstufe. Die Rakete tritt in 120 Kilometer Höhe wieder in die Erdatmosphäre ein. Pioneer P31. 15. Dezember 1960. Cape Canaveral. Mondmission. Raketenfehler. Luna 1963b. 2. Februar 1963. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Raketenfehlfunktion. Der Satellit erreichte nicht die Erdumlaufbahn. Venera 1964a. 19. Februar 1964. Baikonur Kosmodrom. Venus-Mission. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Venera 1964b. 1. März 1964. Baikonur Kosmodrom. Venus-Mission. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Luna 1964a. 21. März 1964. Baikonur Kosmodrom. Mondlandemission. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Luna 1964b. 20. April 1964. Baikonur Kosmodrom. Mondlandemission. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Sond 1964a. 4. Juni 1964. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Luna 1965a. 10. April 1965. Baikonur Kosmodrom. Mondlandemission. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Venera 1965a. 26. November 1965. Baikonur Kosmodrom. Venus-Mission. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Luna 1966a, 30. April 1966, Baikonur Kosmodrom, Mondmission, Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Sond 1967a. 28. September 1967. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Trägerrakete weicht 60 Sekunden nach dem Start vom Kurs ab. Die unbemannte Kapsel wird abgesprengt und landet weich. Sond 1967b. 22. November 1967. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Die zweite Stufe der Trägerrakete zündet nicht alle vier Triebwerke. Die Rakete stürzt ab. Luna 1968a, 7. Februar 1968. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Trägerrakete erreicht den Erdorbit nicht. Sond 1968a. 23. April 1968. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Kurzschluss im Antriebssystem der zweiten Stufe. 260 Sekunden nach dem Start. Zum 1969a. 20. Januar 1969. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Ein Antriebsaggregat der zweiten Stufe schaltet sich 25 Sekunden zu früh ab. Automatischer Abbruch des Fluges. Luna 1969a. 19. Februar 1969. Baikonur Kosmodrom. Mondmission mit Mondfahrzeug Luna Hot. Rakete explodiert 40 Sekunden nach dem Start. Sond L1S1. 21. Februar 1969. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Erster Start mit einer N1-Rakete. 70 Sekunden nach dem Start werden alle Triebwerke automatisch abgeschaltet, weil eine Sauerstoffleitung gebrochen ist. Mars 1969a. 27. März 1969. Baikonur Kosmodrom. Mars-Landemission. Trägerrakete explodiert 438 Sekunden nach dem Start. Mars 1969b. 2. April 1969. Baikonur Kosmodrom. Mars-Landemission. Trägerrakete versagt unmittelbar nach der Zündung. Luna 1969b. 15. April 1969. Baikonur Kosmodrom. Mondmission mit Rückstart. Grund für den Fehlstart unbekannt. Luna 1969c. 14. Juni 1969. Baikonur Kosmodrom. Mondmission mit Rückstart. Grund für den Fehlstart unbekannt. Sond L1S2. 3. Juli 1969. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Zweiter Start mit einer N1-Rakete. Die Rakete fällt 5 Sekunden nach dem Start zurück auf die Startrampe und explodiert. Luna 1970a. 6. Februar 1970. Baikonur Kosmodrom. Mondmission mit Rückstart. Trägerrakete erreicht den Erdorbit nicht. Fehler in der zweiten Raketenstufe. Luna 1970b. 19. Februar 1970. Baikonur Kosmodrom. Mondmission. Trägerrakete erreicht den Erdorbit nicht. Fehler in der zweiten Raketenstufe. Give me a go-no-go for launch. Mariner 8. 8. Mai 1971. Cape Canaveral. Mars-Mission. Raketenfehler. Soyuz L3. 23. November 1972. Baikonur Kosmodrom. Mondlandemission. Trägerrakete explodiert 107 Sekunden nach dem Start. Luna 1975a. 16. Oktober 1975. Baikonur Kosmodrom. Mondmission mit Rückstart. Trägerrakete erreichte den Erdorbit nicht. Give me a go-no-go for launch. Apollo 13. 11. April 1970. Cape Canaveral. Bemannte Mondlandemission. Abbruch des Fluges und Rückkehr zur Erde nach Mondorbit. Explosion im Versorgungssystem des Apollo-Raumschiffs. Give me a go-no-go for launch. STS 51L Challenger. Cape Canaveral. Erdorbit-Mission. Explosion des Treibstofftanks etwa 70 Sekunden nach dem Start. Alle 7 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.